verschwinden. Sind die Haare rot oder braun? Und dürfte es die ganze Wohnung versauen? Kann es gleich sprechen und auch gleich gehen? Und wird es uns sofort verstehen? Babys sind so süß und klein, aber nur hören sie nicht schreien. Babys sind so süß und klein, aber nur hören sie nicht schreien. Ist die Mutti auch noch mal in Schlaf gebracht? Oh je. Sind die Haare rot oder braun? Und wird es die ganze Wohnung versauen? Kann es gleich sprechen und auch nicht gehen? Und wird es uns sofort verstehen? Unser Enkel schreit, steht zur Beruhigung schon die Mühlmilch bereit. Aber Eltern, mich Kinder schlagen, weil diese nur ein bisschen schreien. Die gehören ins Gefängnis rein.